grundsätzlich ist Schwarzarbeit, tut keinem Staat gut. Das ist, ja. Das würde ich jetzt wieder bestätigen. Ja. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Unser heutiges Thema ist Trumps Mauerbau zu Mexiko. Genau, die mexikanische Mauer bleibt immer noch ein sehr kontroverses Thema. Der ehemalige mexikanische Präsident hat schon dagegen geäußert und der amtierende mexikanische Präsident hat das Treffen mit Trump abgesagt. Und der Fokus hat analysiert, ob dieser Mauerbau überhaupt möglich ist und ob es überhaupt Sinn macht. Einer der Punkte zum Beispiel wäre, die US-amerikanische Grenze zu Mexiko ist ungefähr 3200 Kilometer lang. Dann gibt es Flüsse und Gebirge und sogar Privatgrundstücke. Das heißt, da ist schon das erste Problem. Ich finde diesen Grund ein bisschen komisch. Es ist kein Wunder, dass diese Mauer sehr lang wird und ziemlich viel kosten würde. Einige sagen, das wird so kosten wie das jährliche NASA-Budget. Und einerseits ist es ein Haufen von Geld, andererseits ist das ganz normal für ein staatliches Projekt. Und dass da Gebirge und Privatgrundstücke gibt, ist auch kein Wunder und keine große Nachricht. Eigentlich hat Trump dazu schon in seinem ersten Interview nach den Wahlen geäußert, bei 60 Minutes Programm. Und da hat er auch gesagt, dass an einigen Stellen statt Mauer Zaune gebaut werden. Richtig, es ist ein teures Projekt und das ist ja das Ding. Wer zahlt es? Hat Amerika Budgets für zwei NASAs oder soll NASA für ein Jahr ausgesetzt werden? Ich glaube, ich habe schon. Ich glaube, das haben sie auf jeden Fall. Was ich komisch finde, ist Trumps Versprechen, dass Mexiko dafür zahlen würde. Aber eigentlich hat er dazu auch schon hinzugefügt, dass es nicht direkt passieren wird und vielleicht wird es in der Form der Arbeitsplätze, der neuen Arbeitsplätze für Amerikaner stattfinden. Dieser Grund von Focus wirkt für mich immer noch ziemlich fraglich. Den nächsten Punkt, so schreibt Focus, ein Grenzwall verhindert nicht nur die illegale Einreise von Immigranten, sondern auch deren Ausreise. Viele Einwanderer aus Mexiko beabsichtigen lediglich für ein paar Jahre in den USA zu bleiben und dann wieder zurückzukehren. Der Bau einer Mauer sperrt diese Menschen allerdings in den Vereinigten Staaten ein. Paradoxerweise könnte der Bau eines Grenzwalls also dazu führen, dass die Zahl illegaler Einwanderer ansteigt, statt zu sinken. Das finde ich sehr, sehr komisch. Ich finde das fast absurd. Eigentlich geht es einfach darum, wie die legale Migration funktioniert. Okay, das finde ich absolut absurd. Eigentlich ist die Idee von Migration ist nicht, dass du irgendwie zwei Jahre in Amerika arbeitest und dann abhaust. Eigentlich geht es darum, dass du in Amerika bleibst, die Steuern zahlst und alle sozialen Abgaben und wirklich ein bisschen so wie Bürger agierst. Das ist die Idee. Dieses Argument sehe ich wirklich als eher so illegale Lücke. Na, ich meine, wir sind uns ja einig, dass ist es in Mexiko, was sowohl als Arbeit als auch Lebensqualität um einiges schlechter ist. Deswegen kann man es verstehen, dass die Leute halt versuchen, nach Amerika zu kommen und dass sie da halt ein bisschen das Glück suchen. Es ist halt schon verwunderlich, warum sie danach eigentlich weg wollen. Ja, genau. Ja, klar, weil sie dort Familien haben und zurück wollen, nach Hause wollen. Aber wie gesagt, für Amerika ist es definitiv schlecht. Findest du das nicht? Wenn sie einfach schwarz arbeiten, das Geld zurückschicken und dann abhauen. Grundsätzlich ist Schwarzarbeit, tut keinem Staat gut. Das ist ja. Das würde ich jetzt wieder bestätigen, ja. Genau, deswegen, ja. Ich meine, ich glaube, wie gesagt, die Mauer ist nicht die einzige Lösung, aber es ist eine von den Lösungen, oder? Ja, aber eine Mauer ist, ich meine, so eine Mauer ist auch keine Lösung. Ich meine, sie wird jetzt nicht groß Leute davon abhalten, wieder ins Land einzureisen. Und das ist jetzt der wichtigste Punkt von allen. Illegale Migration in Amerika passiert zu 40-50% per Flugzeug. Das heißt, die Leute reisen legal ein und bleiben dort einfach. Diese Mauer wird quasi überhaupt nichts lösen. Okay, lass uns rechnen. 40-50% der illegalen Migranten kommen mit Flugzeugen. Das heißt, 50-60% kommen nicht mit Flugzeugen. Wie kommen sie dann? Wahrscheinlich durch die Grenze. Durch die Grenze und da wird jetzt die Mauer stehen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir wissen schon, wie teuer es ist, wir wissen, wie aufwendig es ist und lohnt es sich dann quasi für diese eventuell 50%, ob sich dafür lohnt, eine Mauer aufzuziehen? Das ist eine Frage, die man dann beantworten sollte. Ja, aber man muss auch sagen, diese Mauer existiert schon. An manchen Stellen gibt es wirklich so eine Stücke, so eine Mauer, kleine Mauer. Mauer oder Zaun? Nee, es kommt darauf an. Manchmal sieht das wirklich wie eine Mauer, aber an manchen Stellen ist das tatsächlich frei. Und ich habe ein Interview mit einem Journalisten gehört, er hat einen Mexikaner interviewt und hat gefragt, warum geht ihr hier nicht rüber? Sie standen gerade bei der Grenze und der Mexikaner hat geantwortet, oh, die Bushaltestelle ist hier zu weit weg. Das heißt, Ja, so eindeutig kann man das nicht sehen, glaube ich. Hier vertritt Focus eindeutig eine bestimmte Seite. Es ist meiner Meinung nach ist diese Analyse absolut nicht objektiv. Naja, ich meine, was heißt nicht objektiv? Die haben schon gesagt, so für 50% wird es nicht helfen. Ne? Eine Mauer zu bauen in dem Gebiet ist extrem schwierig, es wird extrem teuer. Und die Tatsache ist, und es besteht die Möglichkeit, dass viel mehr Migranten in Amerika bleiben, als dann wieder weggehen können. Das heißt, also, Okay, was glaubst du, wird diese Mauer tatsächlich gebaut? ich glaube, Trump wird es definitiv anfangen. Ob sie zu Ende gebaut wird, weiß ich nicht, aber der Auftrag wird auf jeden Fall passieren, denn Trump muss die Mauer bauen. Das war sein Kernversprechen und wenn er das nicht hält, vor allem jetzt am Anfang, wo seine Werte schon super tief sind, verliert er auch seine ganzen Anhänger und dann ist er der unbeliebteste Präsident aller Zeiten und genau das will er auf keinen Fall. Und wird das was bringen? Das muss man tatsächlich rechnen. Also ich glaube, der finanzielle Aufwand und der gesamte Aufwand wird nicht durch den Gewinn. Der finanzielle Aufwand wird quasi nicht wieder reingeholt oder wenn dann erst nur sehr, sehr, sehr viel später. Aber was denkt ihr? Wird Trump die Mauer wirklich bauen? Wird er sich fertigstellen? Wird Mexiko dafür bezahlen? Schreibt in die Kommentare. Ciao! Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer SoundCloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.